Ich begrüße ganz herzlich die Zuhörerinnen und Zuhörer des Vollwissen-Podcasts zu der 30. Episode. Ganz herzlich willkommen an den Empfangs- und Endgeräten. Wir haben in der letzten Folge schon davon berichtet, dass wir eine Tour durch Frankreich machen, beziehungsweise durch Europa machen. Und in der letzten Folge waren wir auch in Frankreich unterwegs. Dort haben wir uns gerade auf einem Rastplatz befunden und gegessen. Die Reise ist natürlich seitdem fortgeführt worden. Wir haben sehr viele Dinge gesehen und darüber wollen wir ein bisschen reden. Es ist eine sehr umfangreiche Folge. Es ist eine Folge, in der wir natürlich neben den ganzen Ergebnissen bzw. Erlebnissen unserer Reise auch auf Hintergründe eingehen wollen. Und wir fangen doch direkt mal an. Wenn ich sage Frankreich und Zentralmassiv, jetzt wissen wir beide mehr. Was fällt dir jetzt als erstes ein? Als allererstes, dass die Landschaft entfernt vielleicht mit dem Harz zu vergleichen ist. Nur, dass das ganze Gebirge erst in 800 Meter Höhe circa beginnt. Und es ist kein zusammenhängendes Gebirge. Obwohl man jetzt denkt, da steht ein riesiger Klotz. Genau, Zentralmassiv. Also ich habe mir das, als ich davon gehört habe, auch gedacht, dass das ist ein Berg wie die Alpen. Ein zusammenhängendes großes Ding, halt zentral und massiv. Das ist ja halt nicht so. Es liegt ja auch gar nicht in der Mitte von Frankreich. Es liegt in der Mitte von Südfrankreich. Deshalb heißt es Zentralmassiv. Und es ist eben eine geografische Region, die, glaube ich, etwa 15% des Landes umfasst. Genau. Und sehr vielfältig. Natürlich auch ganz massive Berge und geht ja bis 1850 Meter, glaube ich, hoch. Genau, so in einem Dreh. Fast 2000 Meter. Das merkt man auch, weil die ganzen Bäume da auch kleiner werden. Irgendwann sind es nur noch so Büsche, so Buschwälder, könnte man fast sagen. Mhm. Mitunter ist es auch gewollte Bepflanzung für die Aussicht, ne, dass man eben auch was da unternehmen kann, ein bisschen unterwegs ist. Aber es sind eben auch einfach Bäume, die nicht mehr ganz aus dem Arsch kommen und eben nicht mehr so groß werden. Ja, nicht mehr so viel Luft da oben, kümmert sich keiner mehr drum. Ja, also das Zentralmassiv, sehr interessant. Wir haben ja das Zentralmassiv insbesondere auch deshalb so umgehend durchfahren, weil wir die Mautstraßen nicht genommen haben, sondern weil wir bei Google, beim Google Navigator oder wie heißt das? Google Maps Navigation. Bei Google Maps, bei der Google Map Navigation eingegeben haben, bitte keine Mautstraßen. In Frankreich sind nämlich die Autobahnen mautpflichtig und aus dem Grund haben wir uns dazu entschlossen, keine Mautstraßen zu nehmen. Und da haben wir sehr viele kleine Dörfer und Orte gesehen. Mir ist auch aufgefallen, dass wann waren wir da? Samstagabend sind wir, glaube ich, da durchgefahren. Ja. Und da waren ganz, ganz viele kleine Ortschaften, in denen ja wirklich nichts los war. Genau, also es war in nahezu ganz Frankreich fast gar nichts los. Zumindest entlang dieser mautfreien Straßen, die wir gefahren sind. Und zwar war es so, dass diese ursprünglichen französischen Gebäude, denen man natürlich in den kleinen Weingebieten auch begegnet. Diese Steingebäude. Felsbrocken zusammengekloppt zum Haus. Genau, mit diesen Fensterverschlägen. Fensterläden heißt das, Fensterläden, glaube ich. Ja, genau. Fensterläden, genau. Ja. Die auch offen waren. Also man hat halt gesehen, es brennt einfach kein Licht. Es war nicht viel los. Wir haben kaum Menschen gesehen. Auch gar keine Autos vor den Häusern sehr häufig. Ja, teilweise mal ein Auto vom Haus. Möglicherweise ist das hier auch mit ländlichen Gegenden problematisch, weil ja der ganze Weinbau auch einfach nicht mehr so viele Menschen braucht wie einst. Ist jetzt erstmal meine erste Theorie, ohne Näheres zu wissen. Wir sind ja auch, dadurch, dass wir neben den Mautstraßen gefahren sind, durch sehr kleine Straßen geleitet worden, zum Beispiel auch so bessere Feldwege. Die waren zwar gerade noch asphaltiert, aber so mit, wie heißt es hier, so Leitplanken oder so, war da nicht mehr so viel. Da war ja wirklich Weinanbaugebiet, ganz, ganz klar. Mhm. Genau. Und die Serpentinenstraßen, die möchte ich nochmal empfehlen. Das haben wir natürlich im Zentralmassiv obendrauf nicht so sehr. Aber wenn man runterfährt an manchen Stellen und dann vor allen Dingen auch rüber nach Spanien, geht es dann richtig los. Ja. Mit den ursprünglichen, typischen Gebirgsstraßen, die man in Monaco gerne mit Sportwagen befährt und hier mit einem Peugeot. Ja, das ist mit einem Peugeot. Wir sind ja zum Glück nicht mit einem Peugeot gefahren. Ja, das ist richtig. Wir sind ja an vielen Autobahnraststätten vorbeigekommen. Mhm. Und also für mich hat Autobahnraststätten eigentlich bisher immer so ein Verruf gehabt, ne? So vollgepinkeltes, vermülltes Ding. Muss ich ganz ehrlich sagen, war ich in Frankreich sehr positiv von überrascht. Genau, also es ist relativ sauber. Es gibt immer eine Ausschilderung, was man dort unternehmen kann. Und es gibt häufig auch einfach Wege vom Parkplatz runter in die Umgebung, was man sehr empfehlen kann, weil man dann eben außerhalb der festgefahrenen, festgelegten Touristenregionen auch was sieht, mhm. Nämlich das echte Frankreich. Und zwar ohne lange Anreisewege, da man ja schon direkt mittendrin ist. Ja, Frischwasser gab es auch immer auf den Autobahnraststätten. Es war super, hier um die Tanks vom Wohnwagen aufzufüllen, genau. Um zu duschen, zu kochen. Ich meine, wir sind ja sparsam, aber so eine schöne warme Dusche, da gehen mal so 10 Liter drauf. Ne? Das ist halt so. Genau. Ja, ich habe mich ja vorher ein bisschen erkundigt und in so Foren, Wohnwagenforen, ich bin ja kein Forenfreund eigentlich, aber irgendwie, wenn man Sachen googelt, dann kommt man ja doch hin und wieder mal in so ein Forum. Die ganzen Wohnwagen-Freaks, die warnen auch in den ganzen Foren ja immer sehr davor, so Gebirgsstraßen, Pässe, enge Straßen zu nutzen, weil die sagen, oh, das ist mit dem Anhänger viel zu kompliziert. Mag sein. Ich kann mich da jetzt nicht so reindenken, weil ich selber nicht Wohnwagen fahre, kein Besitzer bin, auch wenig Ahnung habe. Ich fahre jetzt zum ersten Mal hier mit. Was ich allerdings weiß, ist, dass in diesen Foren ganz allgemein immer verschiedene Behauptungen von Gefahren aufgestellt werden. Ja. Wie zum Beispiel, fahr über das Zentralmassiv, einige sind nicht wiedergekommen, am besten gar nicht erst drüber. Und ja. Solche Dinge, man muss vielleicht ein bisschen rangieren. Also wir waren in einer Hafenstadt in Südfrankreich. Ich genau. Weiß den Namen gerade nicht mehr. Weiß ich auch nicht, ein französischer Name war es. Montpellier in der Nähe. Ja. Echt super, kann man auch nochmal eine ganz eigene Folge drüber machen, wegen einer wunderbaren Fischfangregion. Und da gab es wirklich enge Straßen, da muss man schon ein Auto mit ein bisschen Kraft haben, weil bei uns hat man teilweise schon die bisschen das Asbest gerochen. Ja, von der Kupplung, ja. Ist das eigentlich noch Asbest heutzutage da? Ich glaube, da ist es wohl noch Asbest. Letzter Punkt, wo es erlaubt ist. Müssen wir mal googeln. Interessante Sache. Ja, also das ist tatsächlich so. Man muss schon ein bisschen selbstsicher sein, in den engen Straßen fahren zu können und auch gegebenenfalls da mal wenden zu können und sich da wegrangieren zu können. War aber wirklich kein Problem und hat sehr viel Spaß gemacht und ich möchte einfach nur allgemein dafür plädieren, Leute, das ist überhaupt gar kein Problem, Wohnwagen. Wichtig natürlich immer langsam fahren auf diesen Gebirgsstraßen. Die Leitplanken, die finde ich, geben einem ein durchaus sehr gutes Gefühl. Also ohne Leitplanke würde man wahrscheinlich an der einen oder anderen Stelle noch ein bisschen langsamer fahren, aber es macht auf jeden Fall Spaß. Man braucht gute Bremsen und man sollte vor allen Dingen in den Ortschaften aufpassen, weil gerade jetzt diese kleinen ursprünglichen Fischerdörfchen, die haben eben sehr enge Straßen teilweise und wenn jemand Vorfahrt hat und man fährt gerade hoch, dann muss man eben anhalten, da kann man eben nicht durchfahren. Und da sollte man schon ein bisschen drauf achten, wo man genau lang fährt und dass man gute Bremsen, einen guten Wagen hat. Das ist wichtig, wenn man das einhält, kein Problem. Ja, das ist richtig. Also ich hatte manchmal so ein bisschen so eine utopische Angst. Man fährt in so einer kleinen Gasse lang und irgendwann wird die immer enger und schmaler und man passt mit dem Wohnwagen nicht mehr durch und man saugt sich praktisch so rein und kommt in keine Richtung mehr raus. Aber ist zum Glück nicht passiert. Genau. Ja, das war Frankreich. Wir sind in Frankreich dann weitergefahren Richtung Spanien und mussten natürlich mal wieder eine Pause machen, um was zu essen und auch mal zu duschen. Wir haben ja ganz rein zufällig neben, ich glaube, dem größten Wasserhahn geparkt, also den ich je gesehen habe. Es war auf jeden Fall der größte Wasserhahn, den ich je gesehen habe. Ja, das war wohl eine Zapfanlage. Es sind doch häufiger Fahrzeuge vorbeigekommen und haben da gezapft. Das war Frischwasser, völlig frei verfügbar. Mhm. Das sah auch so aus, als wäre das ein Parkplatz gewesen. Und es kamen häufiger Leute und haben dort eben Wasser gezapft. Ich glaube, 40 Zoll Anlage war das. 75 Millimeter Zapfrohr und Trinkwasser. Ja. Sehr praktisch, wenn man unterwegs mal Wasser braucht. Ist natürlich nirgends kartografiert, ist auch nicht ausgeschildert. War aber ganz interessant, weil die örtlichen Bewohner sich da ihr Wasser geholt haben. Da sind Leute mit diesen kleinen Treckern gekommen, haben sich da was zu trinken geholt. Also diese kleinen, schmalen Trecker, um die Weinberge da die irgendwie Weinberge zu bewirtschaften. Zu bewirtschaften, genau. Dann kamen da Leute mit einem Jeep, haben sich was abgefüllt. Dann kam einer mit einem 7,5 Tonner, hat sich da was geholt. Keine Ahnung, woher der das wusste. Ein Ausländer und wir so, halt. Genau, und wir. Und so findet man sich da zusammen und zapft eben Wasser. In der schönen Landschaft sein Wasser. Hat, glaube ich, ich hatte so 26 Liter Fässer. Hat, glaube ich, so 10 Sekunden gedauert, dann war das Ding voll. Genau. Super Sache. Ja, wir sind ja hier in mediterranen Gebieten unterwegs und entsprechend haben wir uns natürlich auch überlegt, dass wir auf jeden Fall mediterran essen wollen. Entsprechend haben wir uns natürlich mediterrane Lebensmittel mitgebracht aus Deutschland, zum Beispiel spanische Tomaten, die wir dann hier gegessen haben. Das war auf jeden Fall eine gute Sache. Wir haben ja allgemein wirklich sehr darauf geachtet. Vielleicht kannst du noch mal ein bisschen, du bist ja hier auch so ein bisschen als Bordkoch engagiert, noch mal ein bisschen erzählen, was sind eigentlich die großen kulinarischen Höhepunkte, die wir bisher auf unserer Reise, denen wir begegnet sind. Begegnet sind wir leider überhaupt gar keinen, die man hier vorfindet. Es ist zwar vieles regional, aber es ist keine Touristenzeit Und man kommt an einigen Ständen vorbei, wo dann steht regionale Tomaten, regionaler Fisch, regionale Kartoffeln, Wein vom Fass und alles. Hatte alles geschlossen, hatte nichts offen. Ich bin sicher, man kann hier gut essen gehen, wenn man möchte, weil in Frankreich wird ja auch das regionale Essen großgeschrieben. Aber hier war das nicht der Fall und der Wein ist auch noch nicht richtig losgeschossen dieses Jahr. Das kommt noch. Ist ja auch gerade erst mal März, ne? Ist März, ja. Ja. Sprießt ein bisschen was. Es gibt, glaube ich, ein paar Trauben für bestimmte Zwecke, aber so richtig geerntet kann natürlich nicht werden. Das kommt dann noch. Ja, also wir haben selber gekocht und viel mediterranes Gemüse gefuttert. Ja, und passt einfach in die Umgebung. Ja. Man kann das so ein bisschen aufpimpen, indem man sich ein paar Kräuter sammelt. Ne? Thymian haben wir hier gefunden. Hat sehr gut geschmeckt. So eine Dillsorte wuchs hier, auch nicht schlecht. Auf jeden Fall. Kann man machen. Ja, auf jeden Fall. Wir sind dann weitergefahren nach Spanien. Und zwar auch wieder abseits der großen Straßen, auf diesen kleinen Gebirgsstraßen. Irgendwann war dann plötzlich ein Schild, Achtung, so, jetzt ist hier Spanien. Das war sehr interessant. Eigentlich hat man an der Umgebung nur gemerkt, dass die Leitplanken nicht mehr aus Beton sind, sondern in Frankreich häufig aus Beton, sondern in Spanien dann wieder aus Stahl. Das war eigentlich so für mich so der größte Unterschied, woran ich gemerkt habe, so anderes Land. Genau, baulich ist das ein bisschen anders und man spricht ja jeder neuen Region ganz automatisch auch immer ein bestimmtes Flair zu. Mhm. Das würde ich auch machen und vor allen Dingen die Baulichkeit, das ist natürlich ganz einfach hier alles anders konstruiert in den Dörfchen. Hier gibt es auch schöne Hügeldörfer, schöne Täler, toll beleuchtete Kirchen. Es hat aber alles nochmal einen anderen Baustil. Das sieht man dann so im Detail, wie Sandstein und so weiter verarbeitet wurde, wie Schieferplatten verwendet werden, wie Schilder und Zeichen und Cafés und Gastronomie gestaltet ist. Das macht schon einen Unterschied, das muss man selbst erleben. Das braucht man auch, glaube ich, nicht vertiefen. Viele Palmen, ja, die in Südfrankreich begonnen haben, angepflanzt zu werden, Kakteen dort, ja, auch riesige. Und die werden hier immer größer. Und in Spanien haben wir dann schon wirklich ausgewachsene Palmen, die in Südfrankreich im Monaco-Stil noch ein bisschen bewirtet wurden. Die stehen hier einfach in der Natur rum. Ja, das ist richtig. Wir haben dann in Spanien gestern Abend bzw. heute sehr früh morgens ein bisschen gesucht, wo wir dann stehen könnten und haben letztendlich einen wunderbaren Parkplatz an einer Gebirgsstraße gefunden, wo auch nicht stand, dass man da irgendwie nicht anhalten durfte. Im Gegenteil, sogar ausgeschildert war, dass da ein prima Wanderweg ist. Insofern haben wir uns da hingestellt und erstmal, ja, Pause gemacht und übernachtet. Wir sind dann aufgeweckt worden heute Morgen, ein bisschen rabiat. Du hast das, glaube ich, am besten mitbekommen, weil du geschlafen hast. Vielleicht erzählst du noch mal ein bisschen, wie das für dich war. Ja, ich habe es nur klopfen gehört und habe Stimmen gehört auf Spanisch und habe mich gefragt, was das soll. Dann waren das wohl Polizistinnen zwei Stück. Und habe mir die dann natürlich, weil ich geschlafen habe, in irgendwelche Träume integriert. Also jetzt völlig ohne irgendwelche Hintergedanken. Ja. Habe ich mir die mit Sonnenbrille vorgestellt, weil, ja, ich dachte, in Spanien als Polizistin, richtig, sollte man dann doch nochmal eine Sonnenbrille tragen. War dann auch der Fall. War auch der Fall, genau. Die beiden Polizistinnen waren so um die 40, hatten beide Sonnenbrillen auf. Fand ich, sahen auch sehr spanisch aus. Spiegelnde Sonnenbrillen? Spiegelnde Sonnenbrillen. So im Armeestil oder? So nicht ganz, ja, so ein Zwischending, würde ich sagen. Aber auf jeden Fall spiegelnd. Und also ich fand, die sahen beide wirklich sehr spanisch aus. Mhm. Muss ich ganz, gut, klar sagen. Ja, so also, ja. Mhm. Und die hatten da angeklopft. Dann hatten sie mich freundlich auf Spanisch begrüßt. Und ich habe dann auch ganz freundlich Hola gesagt. Und vielleicht auch noch irgendwie Kettal oder so. Aber Mühe gegeben. Ja, ich hab mir wirklich Mühe gegeben. Nee, man muss sich auch integrieren in andere Länder. Hab dann aber leider relativ schnell gemerkt, dass ich deren Spanisch in keinster Weise gewachsen bin und dann freundlich gefragt, ob wir die Unterhaltung auf Englisch weiterführen können. Hatten die dann eingewilligt und gefragt, ob wir einen Hund hätten. Genau, haben wir einen Hund, haben die gefragt. Ja, habe ich kurz überlegt und nein, wir haben keinen, keinen Hund. Nee, hier ist auch keiner im Wohnwagen. Hier ist auch kein Hund. Nein, kein Hund. Insofern habe ich dann gesagt, nee, tut uns leid. Und dann haben die auch gleich gesagt, alles klar, super, tschüss. Und dann waren sie weg. Ja, also damit ist vielleicht mal ganz kurz gesagt, also campen kann man wohl in Spanien offenbar ganz gut. Ja, also es war ja praktisch, also als die weggegangen sind, war es ja praktisch die polizeiliche Erlaubnis, dass wir hier weiterstehen dürfen. Ganz genau. Und was natürlich wichtig ist, Waldbrände muss man drauf achten, weil hier ist viel entzündliches Holz, liegt hier rum. Ja, das ist richtig. Und da muss man schon aufpassen. Natürlich, wie immer, darf man auch hier keinen Müll hinterlassen. Machen wir nicht. Und sonst ist es, glaube ich, okay, denke ich. Ich habe eine Theorie, warum die Polizistinnen hier waren. Ja, die haben offenbar nach einem Hund gesucht. Ja, aber welche Polizisten suchen denn nach einem Hund? Ich glaube, wir haben ja später noch einen Golf 3 gesehen mit belgischem Kennzeichen, der hier sehr häufig vorbeigefahren ist. Cabrio. Und die sind auch mal ausgestiegen, haben dann immer so ein bisschen rumgeguckt. Und ich glaube, da war irgendwas im Gang. Ich glaube, Hundeschmuggel. möglich, grenzübergreifend. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das in Süden rein auch so stark ausgeprägt ist. Nach Osteuropa ist es ja schon eher ein Thema, ne? Ja, aber was ist denn mit den Cocker-Spanielen? Ich weiß ja gar nicht, ob die hierher kommen. Ich bin ja kein Hundekenner. Ja, wenig auch nicht, aber könnte doch sein. Ja, wäre möglich. Es könnte natürlich sein, aber es könnte auch einfach sein, dass ein Hund entflohen ist und die eben gucken, ob den jemand aufgenommen hat. Na, echt engagiert, die spanische Polizei. Also sehr freundlich, können wir nur empfehlen. Die spanischen Polizisten. Kann man empfehlen, ja. Wir haben dann natürlich einen Auftrag heute vollbracht. Wir wollten nämlich unbedingt auf einen Berg steigen. Das haben wir natürlich sofort gemacht. Wir sind von dem Parkplatz aus dann diesen Schildern gefolgt und ganz weit nach oben auf einen Berg gekrabbelt. Der war, ja, wie hoch war der? Fast 500 Meter, glaube ich. Ja, also GPS hat, glaube ich, 339 gesagt. Aber es wurde immer mehr. Also auch so einfach mit Warten. Also wahrscheinlich dann irgendwie sowas Höheres. Wir sind darauf gekrabbelt und man hatte einen wirklich genialen Ausblick auf... Aufs Meer vor allen Dingen. Aufs Meer. Auf die einzelnen Dörfer, auf die anderen Berge, auf die Gletscher vor allen Dingen auch. Ein bisschen sind, sind das Gletscher Ferne. Da? Auf jeden Fall fett Schnee oben drauf. Sind das Gletscher? Werden es wohl sein. Wahrscheinlich auch. Doch, Gletscher. Also das waren schon ganz schöne Berge. Ja, richtig cool. Haben wir alles nicht fotografiert, nur so am Rande, weil wir keine entsprechende Kameraausrüstung haben und das wahrscheinlich auch schon oft genug fotografiert wurde. Ja. Deswegen brauchen wir das nicht. Kann man googeln, wenn man nicht auch noch das Internet mit verstopfen. Was wir aber gemacht haben, ist, wir haben unseren Podcast-Koffer mit hochgenommen, ganz auf den Berg nach oben. Und wir haben auch ein paar Fotos von dem Koffer, einfach mal um zu zeigen, wie das so in der Umgebung ist, wenn wir podcasten, weil wir podcasten ja auch nicht nur zu Hause, sondern eben auch vor Ort, um einfach mal so einen Einblick zu geben, wie sieht das aus, wenn wir im Feld arbeiten. Genau, und deswegen hört man jetzt auch gerade draußen die Lastwagen, die jetzt hier zum Feierabend hin wahrscheinlich alle entweder nach Spanien oder nach Frankreich fahren. Die ganzen Cocker-Spaniel rüberbringen. Genau, und ja, das haben wir uns angeschaut und man kann es empfehlen. Man kann hier die mehr oder weniger sanften Klippen ganz gut besteigen. Wir sind die Nordwand hochgegangen wegen dem Wind. Die Nordwand, genau. Wollten oben noch eine Folge machen, aber das ging dann wegen dem Wind nicht. Ja, war sie wirklich sehr, sehr windig da oben. Genau, man hat interessante Sachen gesehen, interessante Silikate, gutes Gestein, vor allen Dingen Schiefer, aus dem immer wieder kleine Mauern gebaut wurden, die wahrscheinlich zum Weinanbau früher verwendet wurden und wo jetzt Vieh steht, aber auch nur situativ, wird wahrscheinlich morgens hochgebracht und wieder runtergebracht, sind auf einige Skelette getroffen. Das waren größere Skelette, das waren keine Ziegen, die Viecher. Ziegen waren das nicht, nee, das waren auch keine Esel, wie man hätte denken können. Also mindestens Kuh, oder? Mindestens eine Kuh, ja, also viel größer geht es dann ja auch nicht mehr. Büffel? Büffel könnten. Nein, Büffel, ich glaube Büffel auch. Also wahrscheinlich Kuh oder sowas. Ne? Aber bis oben hin, das heißt, Man kann diese Tiere auch tatsächlich wirklich einen richtigen Aufstieg, zum richtigen Aufstieg bewegen. Oder die sind aufgestiegen und nicht mehr runtergekommen und deswegen qualvoll verendet. Das glaube ich nicht. Wir werden es nie erfahren. Nee, werden wir nicht. Ja, wie geht unsere Reise weiter? Wir haben jetzt noch ein bisschen Zeit. Wir müssen allerdings langsam mal wieder so ganz langsam Richtung Norden fahren. Genau. Wo werden wir heute hinfahren? Ich würde sagen, wir fahren mal Richtung Paris. Ja, hört sich gut an. Und sehen dann nochmal weiter, weil so weit nach Frankreich rein kommen wir heute auch nicht mehr. Nein, das ist richtig. Also wir werden auf jeden Fall nochmal nach Frankreich fahren. Entweder schaffen wir es noch richtig, richtig weit. Ansonsten werden wir wahrscheinlich wieder im Zentralmassiv übernachten. Das hat uns auch sehr gut gefallen. Kann ich auch wirklich nur empfehlen. Ja, und dann mal gucken, was die Reise noch bringt. Genau. Gibt es noch etwas, was du sagen möchtest? Ich möchte noch sagen, dass wir in der nächsten Folge mal gucken können, wie das mit dem Energieverbrauch ist, mit den Solarpanelen unter der Bedingung, dass man in einem Hochgebirge mit wenig Sonne bei Regen steht. Ja, das ist eine gute Idee. Was wahrscheinlich der Fall sein wird. Das ist richtig. Um einfach mal zu zeigen, was man mit wenig Geld mittlerweile alles machen kann in Sachen Energie. So ist es. Ja, das könnten wir mal beleuchten. Dann haben wir wahrscheinlich einen ganz guten Überblick über die Energie, die wir hier so in den letzten Tagen verbraucht haben. Genau, und da kann man mal zusammenfassen, welche Regionen abseits der Autobahn zu empfehlen sind, weil da liegen die echten Geheimtipps. Und da muss man sich, glaube ich, in Südfrankreich nicht beschränken auf eine Küstenstadt, die man gerne mag, und auf Tourismusregionen, weil da gibt's eigentlich, da ist eigentlich alles wünschenswert im Süden. Ja, so ist es. Also dranbleiben, es bleibt spannend. Gut. Auf Wiederhören.